Hadith Nummer 12. Abdullah ibn Amr berichtete: Ein Mann fragte den Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm: Auf welche Art kann man den Islam gut leben? Er sagte: Indem du Speisen gibst und den Friedensgruß zu jedem sprichst, den du kennst und nicht kennst.